Verfluchter alter Abraham, 12 schwere Plagen, Isaake, hauen dir mit einer Nudelhacke den alten Zeugenschwengel lahm. Von wegen Land und Lilientum, Brecheisen durch die Gottesflabbe. Verehrtes Konsistorium, gut Beil, die 9. Kaulquappe. Theodor Fontane, Malchow. Der Pfarrflur, des nahen Festes halber, war in eine große Plättkammer umgewandelt worden, in der eben die Bügeleisen über breite Gardinenflächen geschäftig hin und her gingen und den Raum mit einem warmen Wrasen füllten. Alles wirtschaftlich und wohltuend, vor allem auch die Temperatur. Ich fragte nach dem Pfarrer und schickte meine Karte hinein. Sehr bald kam Antwort, dass er beim Konfirmandenunterricht sei, mich aber bitten lasse, derweilen in sein Zimmer einzutreten. Unter Umständen nichts angenehmer als solche Warteviertelstunden, in denen man die Geschichte des Hauses oder den Charakter seiner Bewohner von den Wänden liest. Denn nichts spricht deutlicher als Zimmereinrichtungen. In der Studierstube zum Malchow war nichts indifferent. Und die Grechborte der Gardinen, der gotisch geschnitzte Schlüsselkasten mit Bild und Spruch, dazu der über dem Sofa thronende Torwaldsche Christus inmitten der abgestuften Schar seiner Jünger, alles stimmte zu den hohen Bücherregalen, auf denen die theologischen und die Fritz-Reuterschen Schriften in aller Friedlichkeit beisammenstanden. Das märkische Pfarrhaus in seiner anspruchslosen und doch zugleich von Kunst und Schönheit leise berührten Behaglichkeit, hatte nie lebendiger zu mir gesprochen. Zwei Erfahrungen mit einem Typus bürgerlichen Lebens am Ende des 19. Jahrhunderts. Zwei Erfahrungen ganz unterschiedlicher Art mit dem evangelischen Pfarrhaus, die die Ambivalenz und die Spannungen deuten, die sich hinter dieser Institution verbergen. In Theodor Fontanes Schilderung spiegelt sich, was als Muster eines christlich-bürgerlichen Lebens bezeichnet werden kann. Das evangelische Pfarrhaus als Raum gesicherter Normen und Werte, in dem sich christliches Ethos mit bürgerlicher Tugend zu einem stimmigen Ganzen verbindet. Besuchern vermittelt er das Gefühl, an einem Ort zu sein, in dem weltoffene Gastfreundschaft weltabgekehrter Häuslichkeit die Hände reicht. In Gottfried Benns Gedicht hingegen zeigt sich die Schattenseite dieses bürgerlichen Idylls, das in seiner literarischen Ausformung nicht nur eine allgemeine Vater-Sohn-Problematik darstellt, sondern auch die spezifische Situation des Verhältnisses zwischen Pfarrersohn und Pfarrervater aufrollt. Der Autor, aufgewachsen in einem evangelisch-lutherischen Pfarrhaus im Oderbruch, setzt in diesem Text die Tradition protestantischer Abrechnungsversuche mit dem übermächtigen Vater Pfarrer fort, die von Gottfried August Bürger bis Friedrich Nietzsche reicht. Auch der Theologe, Religionsphilosoph und politische Denker Paul Tillich ist ein Pastorensohn. Er wurde, wie Benn, 1886 geboren und war in seiner Jugend Zeitgenosse Nietzsches. Aufgewachsen in der räumlichen Enge einer ostdeutschen Kleinstadt und in einem betont konservativ-lutherischen Milieu, in dem der Vater das unbestrittene Haupt der Familie war, entwickelte er sich dennoch nicht zu einem typischen Pfarrerskind, sondern ist weitgehend frei von Autoritäts- und Sozialisationsproblemen. Der Philosoph Theodor W. Adorno, der mit Tillich eng befreundet war, bescheinigt ihm einen autoritätsfernen Habitus. Ich glaube, es war einer seiner Geheimnisse, dass er wirklich und schlechterdings nichts von einer Vaterfigur hatte. Und dass er auch den Menschen gegenüber, mit denen er zu tun hatte, vielleicht als Bruder, wirkte aber sicher nie autoritär als Vater, und zwar reaktiv darauf, dass er selbst einen sehr strengen und ihn unterdrückenden Vater besaß, mit dem er in gewissen geistigen Motiven merkwürdig sich berührt hat. Die von Adorno angesprochene Berührung mit dem Vater in geistigen Motiven drückt in ihrer vorsichtigen Formulierung die Tillichs Denken lebenslang auszeichnende Fähigkeit aus, das scheinbar Gegensätzliche zusammenzuführen, sowie im Hegelschen Sinne aufzuheben und zu versöhnen. Darunter versteht Tillich nun nicht eine vordergründige Harmonisierung von Gegensätzen mittels vagem Ausgleich, sondern ein Aufzeigen des Beziehungsgeflechts zwischen diesen, ohne die Grenzen der einzelnen Argumente, Standpunkte etc. zu verwischen. Dieses Denken, das Ernst Bloch einmal als etwas kreatürlich Gesundes und Naives bezeichnet hat, hat seine intellektuellen Wurzeln in einer protestantischen Tradition, die im Zeitalter des Barock entstanden ist und sich in einem Miteinander von Theologie und Philosophie äußert. In seinem autobiografischen Essay »Wer bin ich?« skizziert Tillich diese ihn kenntlich machende Haltung. In klassisch-orthodoxer Tradition liebte und betrieb mein Vater die Philosophie, überzeugt davon, dass es keinen Konflikt zwischen wahrer Philosophie und offenbarter Wahrheit geben könne. Die langen philosophischen Gespräche, die sich entspannten, gehören zu den glücklichsten Momenten einer positiven Beziehung zu meinem Vater. Nichtsdestoweniger geschah in diesen Diskussionen der Durchbruch. Von einem unabhängigen philosophischen Standpunkt breitete sich ein Zustand von Unabhängigkeit in alle Richtungen aus. Zunächst theoretisch, dann praktisch. Dieser Durchbruch, dieses Verwinden der Herkunft mit dem Schritt in eigenverantwortete Selbstständigkeit, wurde bei ihm vertieft durch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, den er als Freiwilliger von 1914 bis 1918 auf den Schlachtfeldern von Frankreich erlebte. Wie viele seiner Zeit- und Altersgenossen war er anfänglich von der Euphorie erfasst, dass der Krieg eine das ganze Volk einigende nationale Sache sei und Klassenantagonismen aufgehoben habe. Nachdem er erkannt hat, dass die militärischen Erfolge der ersten Wochen nicht zu einem schnellen Sieg des Kaiserreiches führten, begräbt er die Illusion. Dafür sieht er im Verlauf und als Konsequenz dies eine ganz Europa ruinierende Katastrophe heraufziehen. Für Tillichs Denken vor 1933, dem Zeitpunkt seiner Emigration in die USA, als er an verschiedenen deutschen Universitäten Theologie und Philosophie lehrte, waren die Kriegserlebnisse und die sich anschließenden politischen Ereignisse in Deutschland von außerordentlicher Bedeutung. Als Kriegsgeistlicher wurde ihm deutlich, dass die Masse der Arbeiter die Kirche als bedingungslosen Verbündeten der herrschenden Klassen betrachtete. Da Tillich diese Beobachtung durch die Haltung der Kirche während der Revolution von 1918 und des Zusammenbruches der Monarchie bestätigt sieht, ergreift er Partei für die sozialen und politischen Anliegen der Aufständischen, für die Revolution. Diese Position sieht er in der biblisch-prophetischen Tradition verwurzelt. Anfang der 20er Jahre wurde Tillich zu einem entschiedenen Parteigänger der religiösen Sozialisten, einer Bewegung, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz und im mittelbaren Zusammenhang einer diakonisch-volkskirchlichen Reformbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstanden war. Den Mitgliedern, auch frühsozialistische Gedanken im Werk von Saint-Simon und Robert Owen, der religiös-sozialdiakonischen Arbeit Wicherns und des spirituell-pietistischen Denkens eines Christoph Blumhardt aufnahmen, ging es um eine grundsätzliche Klärung des Verhältnisses von Kirche und Arbeiterschaft, christlichem Ethos und Sozialismus. Tillichs Parteigängerschaft für den religiösen Sozialismus, die sich Anfang der 30er Jahre in seinem Buch »Die sozialistische Entscheidung« machtvoll formuliert, entspringt nicht einer einseitigen, lediglich die ökonomischen Probleme erkennenden Sichtweise der Gesellschaft der Vor- und Zwischenkriegszeit. Seine Blickrichtung bleibt auch nicht bei einer ausschließlich historisch-materialistischen Analyse der spätbürgerlichen Gesellschaft stehen. Tillichs biografischer und intellektueller Lebensweg formt sich aus entlang der Beurteilung des Ersten Weltkrieges. Irritiert und entsetzt von den natur- und menschenvernichtenden Materialschlachten auf den französischen Kriegsschauplätzen, erkennt Tillich das Walten einer technisch-instrumentellen Vernunft, die einer Gesellschaft entspricht, die sich durch eine in sich ruhende Diesseitigkeit auszeichnet und deren Geist auf Naturwissenschaft, Technik und Wirtschaft reduziert ist. Er deutet das Ende des Krieges als die Katastrophe eines ökonomischen Systems, das im Zuge einer konsequenten Modernisierung der Lebenswelt alles der technischen Rationalität unterwirft. Diese profanisiert das Leben vollständig und bedroht so Religion, Kunst und Philosophie mit Bedeutungslosigkeit. Allerdings übersieht er hier, dass es gerade die traditionell technik- und naturwissenschaftsfeindlichen, konservativ-christlichen Kräfte des Kaiserreichs waren, die die Kriegspropaganda massiv entfesselten. Tilly steht hier Ernst Bloch und dessen Erstlingswerk Geist der Utopie nahe. Ähnlich wie Bloch geht es Tillich um eine grundlegende Neubestimmung. Die technische Vernunft soll nicht um ontologische Vernunft erweitert werden, sondern soll diese ersetzen. Technische und ontologische Vernunft verhalten sich zueinander wie Endlichkeit zu Ewigkeit. Tillichs Denken spiegelt den neuzeitlichen Säkularisierungsprozess wider. Seine Haltung der Moderne gegenüber zeigt sich darin, dass er diese einerseits bejaht, andererseits jedoch deutlich deren Schattenseiten aufdeckt und benennt. Diese Haltung ist ein Denken auf der Grenze, eine Metapher, mit der Tillich seinen intellektuellen Lebensweg umschrieb. Der Sozialphilosoph Max Horkheimer, ein enger Freund Tillichs, definierte Tillichs Denken auf der Grenze so. Ich habe den Begriff der Grenze immer so verstanden, dass der Denkende, der philosophisch Denkende, die Wirklichkeit als eine Relative sehen soll. Das heißt, dass alle unsere Urteile, die wir über die Wirklichkeit fällen, nicht absolut sind. Und dass die Welt, die relativ ist, ihrem Sinne nach ein Absolutes voraussetzt, das wir jedoch nicht zu erkennen vermögen. Die Einsicht in die Relativität aller Wirklichkeit, die jedoch nicht Beliebigkeit das Wort redet, sondern hinter dem Fragmentarischen des menschlichen Erkenntnisvermögens einen unbedingten Sinn ahnt, der symbolisch den Fleckenteppich der Wirklichkeit zu einem Sinnganzen zusammenführt, bewahrt Tillichs Denken auch vor politischen Verführungen und Heilsversprechen. Noch rechtzeitig erkennt er die Gefahr des heraufziehenden Nationalsozialismus. In seiner 1926 veröffentlichten Schrift »Das Dämonische« sieht er einerseits in der technischen Ökonomisierung des gesamten abendländischen Daseins und andererseits in der Säkularisierung und Mythisierung des Nationenbegriffes die Dämonisierung des Lebens, die ihre Eigenart darin hat, dass sie sich dem Kapitalismus, der für ihn selbst eine dämonische Gesamtgestalt hat, unterworfen hat. Dies ist nun keine präzise Faschismustheorie. Dennoch zeigt Tillichs Analyse eine große Affinität zu Argumenten, die Ernst Bloch in seinem Buch Erbschaft dieser Zeit ausgebreitet hat, sowie zu Theodor W. Adornos und Max Horkheimers Dialektik der Aufklärung. Tillichs Schrift »Das Dämonische« endet mit dem sich fast prophetisch ausnehmenden Satz: Für einen Augenblick verschüttet, ist die soziale Dämonie der Gegenwart zurzeit im Begriff, sich neu zu festigen, um besser zu tragen und besser zu zerstören. Während andere deutsche Gelehrte und Intellektuelle sich nicht zu schade waren, Hitler bedenkenlos zu folgen und im Nationalsozialismus das diesseitig angekommene und sich entbergende, jenseitig verborgene Sein im Jargon der Eigentlichkeit zu begrüßen, bleibt Bloch die Grenze. Ende 1933 verlässt er Deutschland und emigriert in die USA. Amerika bot dem 47-Jährigen und seiner Familie eine neue Heimat. Wirkungsstätten fand er von 1933 bis 1955 am Union Seminary in New York, von 1955 bis 1962 in Harvard und schließlich bis zu seinem Tod im Jahre 1965 an der Universität von Chicago. In all diesen Jahren seiner Lehr- und Vortragstätigkeit blieb er der alte, neue Denker auf der Grenze. Sein Denken ist ein korrelatives und symbolisches an den Grenzlinien zwischen Kultur und Religion, Politik und Gesellschaft. Korrelativ und symbolisch ist es, weil es zwischen im 20. Jahrhundert voneinander abgetrennten und disparaten Bereichen, in denen menschliches Leben entfremdet, seinen verstellten Ausdruck findet, gemeinsame Beziehungen und Verbindungen erblickt und herstellt. Dabei entlehnt Tillich Entfremdung in seiner naturphilosophischen Bedeutung bei Jean-Jacques Rousseau und in seiner geschichtsphilosophischen bei Hegel. In Tillichs Interpretation des Sündenfalls, wie er im ersten Buch Mose überliefert wird, entfaltet er anschaulich sein Verständnis des Entfremdungsbegriffes. Das Paradies, dieser ursprünglich naturhafte und gänzlich ungeschichtliche Zustand, ist ein Symbol für die Einheit und Ganzheit des Menschen. Der Sündenfall ist nun nicht die Geschichte eines Ereignisses in der Vergangenheit, sondern ein Symbol der menschlichen Lage in Natur und Geschichte im Allgemeinen und ereignet sich ständig in der geschichtlichen Existenz des Menschen. Das, was christliche Schultheologie durch die Jahrhunderte hindurch als das schuldhafte Vergehen des Menschen an der göttlichen Schöpfungsordnung schlechthin ansah, interpretiert Tillich als einen geradezu notwendigen Schritt, um von menschlicher Existenz überhaupt sprechen zu können. In diesem Verständnis des Sündenfalls lauert freilich nicht der Verdacht des Atheismus. Wohl aber formuliert sich darin die Kritik an einer Religionsauffassung, die dem Menschen seine schöpferischen Möglichkeiten nehmen und ihn für schuldig von Kindesbeinen an und unfrei determiniert erklären will. Als Mensch und damit als Gottes Ebenbild zu existieren, heißt für Tillich, sündigen zu dürfen. Ja, es ist geradezu eine innere Konsequenz der geschichtlich-zeitlichen Existenzweise des Menschen, schuldig werden zu müssen. Der Sündenfall ist Ausdruck der Entfremdung des Menschen, die in allem menschlichen Dasein und seinen Ausdrucksformen gegenwärtig ist. Gleichzeitig formuliert er in seiner bildhaften Sprache des Paradieses symbolisch die ständige Möglichkeit der Versöhnung im Diesseits, in der geschichtlich endlichen Existenz des Menschen. Mit dem Symbolbegriff ist nun das Verbindende, sozusagen die positive Sichtweise genannt. Denn die disparaten Lebensbereiche der modernen Welt spiegeln nicht nur verzerrt den entfremdeten, neuzeitlichen Menschen in seinen unterschiedlichen Lebensbereichen und Bezügen wider. Die Entfremdung des Menschen symbolisiert auch dessen entstellte, verschüttete und auch unterdrückte Suche nach einem unbedingten Sinn, der letztlich dem auseinanderstrebenden und unversöhnt sich gegenüberstehenden zugrunde liegt. Tillichs Denken ist geradezu durchtränkt von der Überzeugung, dass das menschliche Leben leer und damit für ideologische Gefährdung jeglicher Provenienz offen wird, wenn es die Frage nach einem unbedingten Sinn, der erst dem Leben Tiefendimension verleiht, nicht mehr stellt. In einem Vortrag von 1956 beschreibt er die Bedeutung dieser Tiefendimension am Beispiel der Grenze von Religion und Kultur. Kultur umschließt das gesamte geistige Leben des Menschen. Und nichts kann davon ausgeschlossen sein, was im geistigen Leben des Menschen geschieht, also auch nicht Religion. Auf der anderen Seite hat Religion einen ähnlichen universalen Anspruch. Religion ist die Erfahrung dessen, was uns unbedingt angeht. Wenn wir Religion in diesem Sinne verstehen, dann ist Religion der Grund aller Kultur. Dann ist Religion das, was allen Kulturschöpfungen die Tiefe, die Unerschöpflichkeit und den letzten Sinn gibt. Und wenn immer eine Kultur die Tiefendimension verloren hat, und das war der Fall in der spätgriechischen, es war der Fall in unserer modernen Kultur seit nahezu 400 Jahren und in Sonderheit im 19. Jahrhundert, vielfach auch im Beginn des 20. Wenn das der Fall ist, dann entsteht eine Situation der Entleerung, ein leerer Raum, ein Vakuum, Wo immer ein Vakuum, ein leerer Raum ist, da dringen Mächte rein. Und wenn die Göttliche nicht hereindringen, dann dringen die Dämonischen herein. In dem Augenblick, wo sie leer geworden ist, steht sie unter dem Angriff dämonisch-zerstörerischer Mächte. Und nichts war mehr wichtiger als die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, wie in eine leer gewordene Kultur die dämonischen Mächte der totalitären Staaten mit ihrem Terror und ihrer Entmenschlichung eindrang. Vermutlich in der unorthodoxen und der so ganz und gar nicht professoralen Sprache seiner Schriften, der thematischen Weite seines Denkens und seines persönlichen Habitus, den Zeitgenossen als jungenhaft jugendlich beschrieben, mag es begründet sein, dass Tillich in den USA, über die akademische Welt hinaus, eine erstaunliche Wirkung hatte. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Blieb Tillichs Denken in den ersten Jahren nach der Emigration in der amerikanischen Öffentlichkeit eher unbeachtet, änderte sich dies in der Erschütterung durch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. In dieser Situation fand er Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre offene Ohren für sein Denken von der Grenzsituation, in dem sich der moderne Mensch in einer bedrohten Welt befindet. Gerade in der amerikanischen Friedensbewegung, die durch die um 1900 entstandene Social-Gospel-Bewegung und ihre betont praktisch-kirchliche Friedensarbeit vorbereitet wurde, sowie im Zusammenhang mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King, fand Tillich Gehör. Endlich fiel sein noch in Deutschland entwickeltes Denken auf fruchtbaren Boden. Tillichs religiös-sozialistische Entscheidung formulierte sich nicht nur literarisch, sie zeigte sich auch als persönliche Gewissensentscheidung gegen Hitler-Deutschland. Und sie wurde in dem gesellschaftlich-kulturellen Konflikt in Amerika von ihm aktualisiert, nämlich als Antwort auf die nun global gewordene Möglichkeit der atomaren Vernichtung. Sie stellte aber gleichzeitig auch den Versuch dar, einer nur im diesseitigen und materiellen, einer nur der Profitsteigerung und Ausbeutung von Menschen verhafteten Gesellschaft, die Frage nach einem tieferen Sinn des Lebens und der Kultur wachzuhalten und immer wieder aufzuwerfen. Tillichs Grenzverschiebung von der alten in die neue Welt war lediglich eine geografische. Seine Zugehörigkeit zu Amerika, Offenheit und Mut der Amerikaner, vorwärts zu gehen und ein experimentelles Leben zu führen, begrüßte er. Gleichzeitig verwies er aber auch auf die Gefahren dieser Gesellschaft und des American Way of Life. Hierin bewahrte er ein wichtiges und wertvolles Stück europäischer Aufklärung, das in der amerikanischen Friedens- und Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre einer Gesellschaft den Spiegel vorhielt, die Autonomie als grenzenlose Beherrschbarkeit der Natur verstand, von der moralischen Richtigkeit der Unterdrückung und Ausgrenzung der schwarzen Bevölkerung aus dem gesellschaftlichen und politischen Leben mehrheitlich überzeugt war und die gelingendes Leben mit dessen totaler Kommerzialisierung verwechselte. Der sich absolut gebenden Autonomie des modernen Menschen setzte er die Sinntiefe des Lebens entgegen, die tiefen Dimensionen der Kultur und Gottes als dessen, was den Menschen unbedingt angeht. In symbolischer Sprache ein dem Menschen verborgenes, transzendentes, ohne dass der Mensch nicht wirklich Mensch sein kann. Tillich führt damit die Tradition der kritischen europäischen Aufklärungsphilosophie weiter, indem er ihren religiösen Grund aufspürt und für ein gesellschaftliches Handeln fruchtbar macht. Paul Tillich starb 1965. Als ob es eine selbstverständliche Konsequenz seines Lebens gewesen wäre, wurde seine Urne in New Harmony beigesetzt, einem Ort etwa 400 Kilometer südlich von Chicago, der symbolisch für sein Leben und Denken steht. Kein anderes Fleckchen Erde könnte passender sein. New Harmony wurde im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts von württembergischen Pietisten unter Georg Rapp besiedelt. Er und Gleichgesinnte wollten auf diesem Stück Erde eine christlich-kommunistische Mustersiedlung gestalten. Der schottische Philanthrop und Frühsozialist Robert Owen übernahm das Dorf, versuchte Rapps Arbeit fortzusetzen. Geblieben ist nicht nur die Erinnerung an einen christlich-kommunistischen Versuch, ein Stück Reich Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. Aus diesen vagen Gehversuchen, biblische Utopie in eine lebbare und funktionierende Gestalt umzuformen, entstanden als bleibende Verdienste Rapps und Owens der erste Kindergarten und die erste Handelsschule Nordamerikas sowie die erste öffentliche Schule des Kontinents, der erste Frauenclub und die erste Bibliothek Amerikas. Symbolisch ist dieser Ort als letzte Ruhestätte für Paul Tillich auch noch in anderer Hinsicht. Begraben ist er neben der dachlosen Kirche von New Harmony, die dem eintretenden Besucher den Blick nach oben ganz frei gibt. Und so, als habe die französische Schriftstellerin George Sand, die Initiatorin dieser Dach, aber nicht himmellosen Kirche, schon an den berühmten Toten von New Harmony gedacht, schrieb sie zur Erklärung der architektonischen Symbolik: Nur ein Dach, der Himmel, ist weit genug, um die ganze Menschheit im Gottesdienst zu umfassen. In der Reihe Schauplatz brachten wir die Sendung Auf der Grenze, einen Beitrag über den Theologen Paul Tillich. Das Manuskript schrieb Jörg Diehl. Morgen hören Sie Die Virtuosen der Demut. SWR 2, Programmtipps. 14.05 Uhr. Dschungel, Machete, das Dschungelmagazin. Heute unter anderem: Russen rappen gegen Rassismus, über eine erstaunlich lebendige Musikszene im fernen Perm. High sein, frei sein, Coffeeshops in Amsterdam. Pop akademisch, über die neue Pop-Akademie in Mannheim. Technik im Alltag, der Anrufbeantworter. Dies und mehr im Dschungelmagazin. Machete, 14.05 Uhr. 17.05 Uhr, SWR 2 Forum. In Großstädten wie Frankfurt, Stuttgart oder München, wo ein Drittel der Bevölkerung keinen deutschen Pass hat, versuchen junge Einwanderer, sich eine globale Heimat zu schaffen. Die internationale Popkultur, Rap und Hip-Hop zum Beispiel, dient ihnen dabei als Medium. Weltraum der Großstadt, die neue Heimat der internationalen Jugendkultur. SWR 2 Forum, 17.05 Uhr. Uhr, die Musikreihe. Erzogen im nicht gerade fortschrittlichen Milieu des St. Petersburger Konservatoriums, wagte der junge Sergei Prokofjew die futuristische Revolte und avancierte damit rasch zu einem der bemerkenswertesten russischen Komponisten seiner Zeit. Auf der Suche nach internationalem Erfolg ging er nach der Oktoberrevolution in den Westen, konnte sich dort allerdings nicht so durchsetzen, wie er gehofft hatte. Sergei Prokofjew, Teil 1 aus der Jugend eines Komponisten. Die Musikreihe, 19 Uhr.